Bodybuilder, ihre Körper, Leute sagen durchaus hörbar und es kommt noch bisschen derber, also check den Scheiß und hör mal, was ich dir jetzt predige. So unanpassungsfähige, pubertierende Minderjährige. So verläuft der Lauf der Dinge, wenn man's einfach laufen lässt. Gibt's ab und zu nen Haufen Stress, nur weil ich sag, mein Sound ist fett. Ihr versteht das nicht und fühlt euch davon angepisst. Und nur weil ich mich selber lob, werd ich dann von euch angedisst. Ich bin nicht arrogant, ich weiß nur, dass ich rocken kann. Ich nehm das Mic gern in die Hand und setz auch mal nen Rhyme ins Land. Doch ich mach die Scheiße nicht, um auf mich aufmerksam zu machen, denn ich liebe es zu lachen. No risk, no fun und solche Sachen. So riskiere ich ne dicke Lippe, um mich dabei zu amüsieren. Ihr riskiert ne dicke Lippe, um anderen zu imponieren. Macht ruhig weiter so, wenn's euch gefällt, misch ich mich da nicht ein. Doch ich bleib bei meinem Ding und hab meinen Spaß dabei. Das ist Spaß, Rap. Ich Spaß, ey. In meinem Spaß Blackbook. Ich schreib Spaß, Trash. Spaß, Rap. Spaß, wenn ich Rap spuck. Ist echt ein Spaß, wenn man Dinge mit Spaß tut. Die Floristen haben Spaß, also hör uns auf Spaß das zu. Das ist Spaß, Rap. Spaß, ey. In meinem Spaß Blackbook. Ich schreib Spaß, Trash. Spaß, Rap. Spaß, wenn ich Rap spuck. Ist echt ein Spaß, wenn man Dinge mit Spaß tut. Die Floristen haben Spaß, also hör uns auf Spaß zu. Ey, check Hosea ab, der Typ, der redet krass. So mit Rap und so Text, alles klar, ich überleg mir was. Ist schnell gemacht, ich bin da sehr talentiert. Jo, die Floristen sind am Start. Das heißt, der Markt wird rasiert. Jetzt hat der Spaß ein Loch, doch ich bring Nadel und Faden. Denn Rap ohne Spaß, das ist wie Malen ohne Farben. Yo, mich zu dissen, würde ich euch besser gar nicht erst raten. Denn ich hab Spaß an der Sache und werfe lyrisch Granaten. Ich schaufel schnell mal ein Loch, bitte reich mit den Spaten. Ein Massengrab für alle Crews, die dachten, dass sie was starten. Denn das, was ihr macht, das macht keinen Spaß. Die Floristen, wir sind wirklich eine spaßige Saat. Yo, ich schreibe Raps über Rap und so. Über meine Liebe zu dem Ding mit meinem freshen Flow. Nehmt das Biss nicht sehr ernst, weil's zu viele Opfer gibt. Doch solange ich Spaß drin hab, mach ich weiter mit dem Shit. Das ist Spaß, Rap. Spaß, ey. In meinem Spaß Blackbook. Ich schreib Spaß, Rap. Spaß, Rap. Spaß, wenn ich Rap spuck. Ist echt ein Spaß, wenn man Dinge mit Spaß tut. Die Floristen haben Spaß, also hör uns auf Spaß das zu. Das ist Spaß, Rap. Spaß, ey. In meinem Spaß Blackbook. Ich schreib Spaß, Rap. Spaß, Rap. Spaß, wenn ich Rap spuck. Ist echt ein Spaß, wenn man Dinge mit Spaß tut. Die Floristen haben Spaß, also hör uns auf Spaß die zu. Die Floristen scheißen auf euch sogenannte Popsternchen. Wir stehen am Ofen, flappen Bollum in die Schokotörtchen. Das ist unser Style, tagelang nice Zeilen rhyme. Ich hau mir noch einen Kopf rein, das ist Highlight. Das ist das Highlight, die Gründung einer neuen Sekte. Wir ziehen dein Rap durch den Dreck mit einer aus großen Städten Kette. Jeder bekommt das, was hören will. Wir haben eine strahlende Zukunft, wie Kiddies aus Tschernobyl. Weil wir mit den Wörtern spielen, ausgefeilt bis ins Detail. Das hier ist Spaß, Rap, scheiß auf deine Stresserei. Ich hab die Stresser leid, unsere Rhymes klingen tight. Der Mike schießt nur mit Platzpatronen, unser Rap ist Dynamite. Hier geht's um Spaß, Mann, ich lass entfahren wie auf der Kartbahn. Euch stinkt das, ich komm gerade erst in Fahrt, Mann. Verdammt, das macht mich krank, ihr Punks. Hier geht's um Fun, das war mein Spaßtext. Du Spaß, Rap, fick weiter eure Pump. Das ist Spaß, Rap. Spaß, ey. In meinem Spaß Blackbook. Ich schreib Spaß, Rap. Spaß, Rap. Spaß, wenn ich Rap spuck. Ist echt ein Spaß, wenn man Dinge mit Spaß tut. Die Floristen haben Spaß, also hör uns auf Spaß das zu. Das ist Spaß, Rap. Spaß, ey. In meinem Spaß Blackbook. Ich schreib Spaß, Rap. Spaß, Rap. Spaß, wenn ich Rap spuck. Ist echt ein Spaß, wenn man Dinge mit Spaß tut. Die Floristen haben Spaß, also hör uns auf Spaß zu.